Drittes Kapitel: Die Verfälschung der Germania von Tacitus. Wenn wir uns in diesem Kapitel der germanischen Ur- und Frühgeschichte zuwenden, so geschieht das natürlich unter der großen Fragestellung: Lassen sich Beweise beibringen, dass auch unsere älteste Geschichte in den gewaltigen Umschmelzungsprozess der spätmittelalterlichen Fälschungsaktion mit hineingerissen wurde? Wie immer beantworten wir diese brennende Frage, indem wir die Quellen der germanischen Frühgeschichte und die Psychologie ihrer angeblichen Verfasser unter die kritische Lupe nehmen. Unsere Quellen zur germanischen Geschichte sind in der Hauptsache von römischen Schriftstellern geschrieben, also haben wir uns im Folgenden mit römischen Quellen zu beschäftigen. Neben Caesar in Commentarii de Bello Gallico 4 und 6 ist die Germania des Tacitus der Ausgangspunkt aller Kenntnis der Vorzeit des deutschen Volkes. Wie steht es um die Echtheit dieser Quellen? Oder deutlicher, sind diese römischen Geschichtsquellen unangetastet, unverfälscht auf uns gekommen? Ist die Germania, so wie das Werk heute vorliegt, die unverletzte Niederschrift des römischen Autors Tacitus? Ich beantworte diese Fragen mit Nein. Ich behaupte, sowohl die Germania als auch die Exkurse Cäsars sind, wie ihre Texte uns heute vorliegen, durch die Fälschergenossenschaft systematisch umgefälscht worden, um unseren Vorfahren den Lebenszustand eines kulturlosen Barbarenvolkes anzudichten. Ein schwerwiegender Verdacht gegen die Unversehrtheit der Germania, der allerdings von unseren zünftigen Historikern noch nicht gefühlt wurde, liegt schon in dem Umstande begründet, dass sich die Germania überhaupt erhalten hat, dass sie nicht spurlos vom Erdboden verschwunden ist. Das klingt absurd, aber nur so lange, wie man seine Aufmerksamkeit nicht auf folgende merkwürdige Tatsache gelenkt hat. Es haben nämlich noch zwei namhafte Römer über Land und Leute in Germanien geschrieben, und zwar Plinius der Ältere und Livius. Livius hat in den Abteilungen seines Werkes 104, 137 bis 139 ausführlich die Sitten der Germanen behandelt, ebenso hat Plinius den germanischen Kriegen ein eigenes Werk gewidmet. Aber, und nun kommt die Überraschung, die genannten Abteilungen des Werkes von Livius und das Germanenwerk des Plinius sind spurlos verschwunden. Eine Zauberhand fuhr über diese römischen Quellen hin und sie sind in ewiges Dunkel gestürzt. Zufall, rufen mir nun die Fachleute entgegen. Ach ja, der Zufall war einmal wieder sehr planmäßig am Werke. Wo der Zufall in der römischen Literatur Germanisches bemerkte, hat er ein Einsehen und tilgte diese wichtigen Quellen aus, gründlich, spurlos, bis aufs letzte Wort zernagte er ihren Bestand. Aber Tacitus Germania ist uns noch erhalten. Und Cäsars Exkurse sind ebenfalls erhalten. Allerdings, aber weil die Germania eben erhalten ist, und aus diesem und keinem anderen Grunde musste der Zufall, sprich die Fälschergenossenschaft, die Werke des Plinius und Livius verschwinden lassen. Wenn uns nämlich die echten Quellen des Plinius und Livius erhalten wären, dann würde daraus mit Händen zu greifen sein, dass die Germania, wie sie vorliegt, nicht mehr das unversehrte Werk des Tacitus ist, sondern ein von den Fälschern zurechtgestutzter Wechselbalg. Das Verschwindenlassen der Quellen des Plinius und Livius war unvermeidlich, um nicht die kulturlosen Faseleien der verfälschten Germania als das erkennen zu lassen, was sie sind, nämlich Fantasieschilderungen der spätmittelalterlichen Fälscherzunft. Ohne Hellseher zu sein, kann ich doch verkünden, die echten Quellen des Livius und Plinius werden niemals wieder aus der Versenkung auftauchen. Wenn aber solche Quellen doch auftauchen sollten, so werden sie gefälscht sein. Und ohne sie gesehen zu haben und ohne einen Blick in die neuen Entdeckungen geworfen zu haben, weiß ich schon heute, wie diese aussehen werden. Sie werden der Germania beziehungsweise den Exkursen Cäsars so ähnlich sein wie ein Ei dem anderen. Livius wird dann ein Zwilling des Tacitus und Plinius ein erweiterter Cäsar sein. Neues werden beide neu aufgefundenen Römer nicht bringen, sondern das bekannte kulturlose Gericht aus der Germania in etwas veränderter, formaler Mischung neu auftragen. Wir wollen uns nun in erster Linie die Germania genauer ansehen. Für die Fachleute, seien es Historiker oder Philologen, bietet dieses geniale römische Werk von Tag zu Tag einen höher ansteigenden Berg von Rätseln, Widersprüchen und Unsinnigkeiten, sodass sie mit Kopfschütteln und Händeringen vor dieser wunderbaren und einzigartigen Quelle stehen. Man weiß heute einfach nicht mehr, was man mit diesen klassischen Werken anfangen soll. Am liebsten möchte man dieses römische Kindlein des Tacitus verleugnen, aber es steht nun einmal da und plappert seine durchdringende Sprache von dem barbarischen Germanenvolke. Die Dinge liegen betreffs der Germania ganz einfach und alle Probleme drehen sich um ein Entweder-Oder. Entweder ist die Schrift, die uns heute unter dem Titel Germania vorliegt, als alte, echte, unversehrtes Werk des Tacitus, dann müssen wir uns damit abfinden, dass unsere Vorfahren zu Tacitus Zeit noch keine Kultur besaßen. Denn nichts anderes bezeugt uns Tacitus in der Germania, als dass die Germanen Barbaren im Sinne halbwilder Völkerstämme gewesen seien. Nun haben wir aber, allerdings nicht aus Tacitus oder Cäsar, unerschütterliche Gegenbeweise. Diese Beweise gegen die vorgebliche Kulturlosigkeit der Germanen hat uns die Wissenschaft des Spartens geliefert.